Wir hoffen, dass dieser Service Sie als Auslandsdeutsche bereichern möge und freuen uns über Ihre E-Mails zu diesem Thema. Schreiben Sie uns gerne an info@germanradioshow.com. Ihre Susanne Nielsen und das Team der Deutschen Funksendung wünschen Ihnen guten Empfang. Ich darf Sie ganz herzlich zum Kulturspiegel begrüßen, am Mikrofon Susanne Nielsen. Und heute möchte ich Ihnen Augustin Hadlich vorstellen, Violinist und in den großen Häusern der Welt zu Gast und als Solist immer wieder mit seiner wunderschönen Geige von Guarneri im Jahre 1744 hergestellt, der sogenannten Le Duc, einer Leihgabe des Tarisio Trustes unterwegs. Da möchten wir gerne, dass Sie ihn hören können. Und in Europa geht das an einzelnen Konzerten. Und ich hatte, wie gesagt, das große Glück, ihn auf der Bühne in Westflorida zu erleben. Ein bisschen etwas aus seiner Biografie. Augustin Hadlich hat sich als einer der großen Geiger seiner Generation etabliert, steht auf seiner Webseite. Er konzertiert mit allen bedeutenden amerikanischen Orchestern und auch bei seinen zahlreichen Auftritten in Europa und Fernost eilt ihm ein phänomenaler Ruf voraus. Das können wir nur bestätigen. Er hat ganz herrlich gespielt. Kritiken loben seine überragende Technik, die Stringenz und Überzeugungskraft seiner Interpretationen und seinen hinreißenden Ton. Neben seinen umfassenden Konzertaktivitäten in Nordamerika trat er weltweit mit namhaften Orchestern wie dem Berliner Philharmonikern, London Philharmonic Orchestra, Konzertgebau Worktest, Orchestre National de Paris, Orchestre y Coro Nacionales de España und der Academy of St. Martin in the Fields auf. Engagements in Fernost führten ihn zum Hong Kong Philharmonic Orchestra, Seoul Philharmonic Orchestra und NHK Symphony Orchestra. Sein Debüt bei den BBC Proms gab er 2016. Bei den Salzburger Festspielen debütierte er 2018 beim Verbier Festival 2021. In der Spielzeit 2022-23 ist Augustin Hadlich Artist in Residence des WDR Symphonieorchesters. Zum Auftakt der Saison begleitete er das Orchester im Rahmen einer Festivaltournee zu den BBC Proms, zum Schleswig-Holstein Musikfestival und zum Beethovenfest in Bonn. Konzerte mit dem Mozart Orchester bei den Salzburger Festspielen und dem Lucerne Festival Orchester beim Lucerne Festival schlossen sich daran an. In seiner Rolle als Associate Artist des NDR Elbphilharmonie Orchesters ist er erneut in Hamburg zu Gast. Er folgt Einladungen zum Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, Rundfunksymphonieorchester Berlin, Dresdner Philharmonie, Wiener Symphoniker, London Philharmonic Orchestra, Antwerp Symphony Orchestra, Danish National Symphony. Zudem ist er mit dem Bergen Philharmonic Orchestra auf Tournee in Deutschland zu erleben. Solo-Rezitale führen ihn nach Italien. Im Juni 2023 begleitete er das Luzerner Symphonieorchester auf Konzertreise nach Südkorea. In den USA ist er unter anderem zu Gast bei den Symphonieorchestern in Boston, Atlanta, Baltimore, Cincinnati, Detroit, Houston, Pittsburgh und Seattle. Er spielt mit der Philharmonic Orchestra of Philadelphia, Toronto Symphony Orchestra, Sao Paulo Symphony Orchestra und Sydney Symphony Orchestra. Hadlichs Aufnahmekatalog umfasst weite Teile der Violinliteratur. 2016 wurde er für seine Aufnahme des Violinkonzertes L'Arbre des Songes von Dutilleux mit einem Grammy Award ausgezeichnet. Eine Einspielung der 24 Kapricen von Paganini erschien 2018 bei Warner Classics. 2019, ein Jahr danach, folgte dann mit den Konzerten von Brahms und Ligeti sein zweites Album als Exklusivkünstler des Labels. Für seine Aufnahme Bohemian Tales von Dvořáks Violinkonzert, eingespielt mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, erhielt er 2021 einen Opus Classic Award. Auch seine Aufnahme mit Bachs Sonaten und Partiten wurde mit Begeisterung von der Presse gefeiert und für einen Grammy nominiert. In seiner jüngsten Einspielung Recuerdos widmet er sich gemeinsam mit dem WDR-Symphonieorchester Werken von Britten, Prokofjew und Sarasate. August Haderlich, heute Amerikaner und Deutscher, wurde 1984 als Sohn deutscher Eltern in Italien geboren. Er studierte bei Joel Smirnoff an der New Yorker Juilliard School. Ein bedeutender Karrieresprung gelang Haderlich 2006 mit dem Gewinn des internationalen Violinwettbewerbs in Indianapolis. Weitere Auszeichnungen folgten. 2009 erhielt er in New York den prestigeträchtigen Avery Fisher Career Grant. 2011 wurde er mit einem Fellowship des Borletti Buitoni Trust geehrt. Im Dezember 2017 wurde ihm die Ehrendoktorwürde der University of Exeter in UK, also im United Kingdom, verliehen. Das Fachmagazin Musical America wählte ihn 2018 zum Instrumentalist of the Year. Im Juni 2021 wurde Augustin Haderlich in den Lehrkörper der Yale School of Music berufen. Er spielt auf einer Violine von Giuseppe Guarneri aus dem Jahr 1744, bekannt als Le Duc. Eine Leihgabe, wie gesagt, des Tarisio Trustes. Wir wünschen Ihnen jetzt viel Freude bei unserem Interview mit Augustin Haderlich, Violinist und ein ganz, ganz wunderbarer und sehr reizender Interviewpartner, wie ich selber mich überzeugen konnte und Sie es jetzt tun werden. Am Mikrofon Susanne Nielsen, die Ihnen jetzt viele Freude bei vielen Konzerten von ihm wünscht und vor allem bei diesem Interview, das wir 2019 aufnahmen. Ich darf Sie alle zum Kulturspiegel begrüßen. Am Mikrofon Susanne Nielsen. Und ich sitze hier in einem sehr schönen Umkleidezimmer wieder, nicht? Oder in einer Backstage im Tampa Bay Performing Arts Center. Das heißt, es ist der Straz Center inzwischen. Und Augustin Haderlich ist ein wunderbarer Soloist, den ich eben als Violinist auf der Bühne gesehen habe. Sie sind sehr energetisch und Sie sprechen Deutsch. Wie schön! Sagen Sie mir etwas zu sich. Ich bin Augustin Haderlich. Ich bin ursprünglich Deutscher, allerdings in Italien aufgewachsen, weil meine Eltern waren beide Deutsche und deswegen ist Deutsch meine Muttersprache. Und Sie haben gesagt, Sie kamen aus dem Stuttgarter Raum, Ihre Eltern, ja? Genau. Die kamen aus Süddeutschland und deswegen, aber ich glaube, das hört man jetzt in meiner Sprache jetzt nicht so stark den Einschlag, vielleicht ein bisschen Süddeutsch. Ich glaube, wenn man ins Ausland wechselt, dann spricht man eher Hochdeutsch. Vielleicht eher Hochdeutsch, Und der Dialekt verliert sich und man muss ja dann noch andere Sprachen sprechen. Sie müssen ja auch dann Italienisch und... Italienisch habe ich in der Schule gelernt und Englisch dann etwas später, als ich 11, 12 Jahre alt war. Ja, und dann bin ich mit 20 nach Amerika gegangen und habe in New York studiert und auch lange Zeit in New York gelebt. Und nicht nur New York, sondern Juilliard. Also wer das sagen kann, das sind die Besten. Es ist eine sehr gute Schule dort. Es war ein tolles Umfeld für mich, dort zu studieren. Und und ich liebe auch die Stadt New York sehr, sehr gerne. Und ich lebe jetzt mittlerweile in Connecticut, aber immer noch so in der Gegend so generell. Natürlich, man kommt in die Stadt und man tritt auch da auf, nehme ich an. Ja. Und ich freue mich immer, Deutsch zu sprechen. Mittlerweile spiele ich auch sehr oft in Konzerte in Deutschland, obwohl meine Karriere, das ist interessant, obwohl ich ja aus Deutscher bin, fing meine Karriere im Grunde genommen eigentlich in den USA an, weil ich hier studiert habe und die ersten Wettbewerbe und gewann und die ersten Erfolge hatte. Mittlerweile aber reise ich eigentlich relativ häufig nach Europa für Konzerte. Und da stand auch was von Elbphilharmonie, kann das sein? Im Dezember bin ich in Hamburg, noch in Frankfurt und ich war Anfang Oktober in Berlin. Und also, das ist also 2021 befinden wir uns, sollte das mal wiederholt werden, das kann ja sein. Könnte ja jemand später mal hören. Stimmt, jetzt im Jahr 2021. Ja, und, also Deutschland ist mittlerweile auch jetzt musikalisch eines... Jetzt wieder einer meiner Stützpunkte sozusagen geworden und ich reise sehr gerne dorthin. Aber Sie sind Amerikaner geworden, 2014. Ja. Ich habe jetzt zwei Staatsbürgerschaften und bin auch sprachlich in beiden Sprachen unterwegs. Also es gibt immer wieder Phasen, wo ich auf Englisch denke und auch träume. Mhm. Aber wenn ich komme, bin ich wieder mehr im Deutschen drin, dann dann sind die Träume auch wieder deutsch. Das ist interessant. Ja. Nee, das ist das geht mir auch so. Auf Französisch träume ich nicht, aber Französisch kann ich auch. Und dann wird es dann sehr kompliziert. Also Italienisch träumen Sie nie. Nein, aber als Kind habe ich auf Italienisch manchmal geträumt. Italienisch-Deutsch so vermischt. Und aber das jetzt schon seit langem nicht mehr. Also mein Italienisch ist mittlerweile etwas eingerostet. Also nicht mehr so ganz so geläufig. Da fehlen mir dann wichtige Worte. Ja. Mhm. Und die Musiksprache ist Englisch vorwiegend, oder? Eher auf der Bühne, wenn Sie mit Anderssprachigen sprechen, wird dann sich auf... Also Englisch ist eigentlich relativ, ist die Sprache, in der man sich oft unterhält mit anderen Musikern, wenn man nicht die gleiche Sprache spricht. Mhm. Aber es macht mir auch keine Probleme, jetzt mit einem Dirigenten Deutsch zu sprechen oder mit einem, wenn ich in Deutschland bin, Deutsch zu sprechen. Interessant ist, dass ich mittlerweile in Deutschland, wenn ich dort zu einem Orchester komme, zum Beispiel oder zum Veranstalter, oft auf Englisch dann begrüßt werde, weil die gar nicht wissen, dass ich Deutsch spreche. Die denken, ich bin ein amerikanischer Geiger, weil ich so ein bisschen von hier aus, weil ich hier lebe und von hier aus komme. Und dann wundern die sich. Dann kommen sie plötzlich, ach, sie sprechen ja so gut Deutsch. Naja, das hat man Daniel Barenboim auch gerade gesagt, sie sprechen gut Deutsch. Es ist immer erstaunlich, wer in der Welt unterwegs ist und wen man auf welche Sprache anspricht. Ja. Gerade den hessischen, also den Musikpreis des Rheinland-Musikfestivals gewonnen. Das heißt, er hat ihn letztes Jahr gewonnen, aber hat ihn diesen Sommer entgegengenommen. Ach so, Jahr 2021 war ich bei einem Konzert in Wiesbaden und das war sehr schön. Und es ist interessant, wenn man Musiker, wie gesagt, international antrifft, hier oder dort. Und für Sie ist Hamburg dann im Winter, ist das was, worauf Sie sich freuen? Ja, auf jeden Fall. Hamburg ist sowieso eine sehr schöne Stadt und das NDR-Orchester ist ganz wunderbar. Und ich liebe auch die Elbphilharmonie sehr. Also da sind die Meinungen ja teilweise, gehen weit auseinander zu der Akustik und das ist irgendwie, ich dachte dann so, also eigentlich werden da viel zu viele Worte drüber verloren. Über diese Akustik, die finde ich eigentlich sehr gut. Mhm. Man sollte nur vielleicht nicht die allerbeste Akustik aller Zeiten versprechen, bevor der Saal fertig ist. Ne? Das war vielleicht der Fehler, dass dann manche enttäuscht sind. Aber ich finde die Akustik für mich, wenn ich da spiele, eigentlich sehr schön. Sie ist sehr, sehr klar und alle Details kommen gut raus. Und der Saal ist auch visuell eindrucksvoll und... Als Gebäude von außen ist ganz, ganz toll. In München gibt es auch ein neues Gebäude. Ich weiß jetzt nicht, was das ist. Achso, der neue Saal. Da war ich jetzt noch nicht im neuen Saal in München. Das muss ich noch sehen. Genau, denn der Gasteig wird ja renoviert. Und da gibt es genau was Neues. Ja, also es ist interessant, in Deutschland sehr viele Hallen. Und im letzten Jahr wurde nicht viel gespielt. Was haben Sie im letzten Jahr, im Jahr 2020, mit sich gemacht? Spielt man dann zu Hause Geige oder waren Sie unterwegs? Ja, ab Anfang März war ja ein bisschen erstmal Schluss dem Ganzen und das war für mich schon eine Umstellung, die gar nicht so leicht war erstmal, wenn mich da so plötzlich, weil ich das gewohnt bin, diesen Rhythmus, diesen wöchentlichen Rhythmus eigentlich immer wieder zwei, dreimal pro Woche auf der Bühne zu stehen und das gibt mir eigentlich viel Energie und Freude und diese Erfahrung. Man sieht Ihre Freude auf der Bühne, das ist wirklich schön. Ja, und jetzt saß ich zu Hause rum und ein bisschen dann deprimierend, wenn man dann nur auf die Konzerte schaut, die alle der Reihe nach abgesagt werden. Und dann habe ich mir halt neue Ziele zu setzen versucht und habe Aufnahmen gemacht, unter anderem Bach-Sonaten und Partiten aufgenommen über den Sommer 2020 und auch viel zu Hause kleine Videos aufgenommen, für die ich dann auf Social Media gestellt habe und so habe ich die Zeit verbracht und dann im Herbst 2020 gab es auch wieder ein paar Konzerte. Es gab ja so eine Zeit, wo es in Europa immer an manchen Orten schon wieder Konzerte gab und dann ab Mitte Juli in Hessen zumindest war ich erstaunt. Ja, da war alles, da also gab es so, wieder auf. Gab es so Momente. Musikfestival war da, ja. Das Rheingau, Rheingau, Entschuldigung. Ja, das, genau, da fanden wieder Dinge statt. Und waren die in Schlössern, also die waren an Orten, die vielleicht größer sind als Säle, ich weiß es nicht. Es war nicht zu normalen Konditionen, sondern da waren dann halt weniger Publikum drin und reduziert und so. Aber ich hatte einige Konzerte so im Oktober 2020, die eigentlich die sich dann wieder normaler anfühlten, und das war für mich ein tolles Erlebnis, so mitten in der Pandemie, so ein bisschen irgendwie Normalität, also für mich Normalität zu spüren, eben wieder auf einer Bühne zu stehen. Und Publikum, ich glaube, die Zusammensetzung ist immer wichtig, dass man auch was hört, an Applaus und also an echtem Applaus. Also ist uns jetzt, ist glaube ich allen jetzt klar geworden, wie besonders das Live-Erlebnis ist im Vergleich zu Aufnahmen. Das also nicht nur für die Zuhörer, für die ist es natürlich was ganz anderes, im Saal zu sitzen mit den Musikern, das klingt erstens ganz anders und viel besser, aber es ist auch, gibt auch eine andere irgendwie Atmosphäre, eine andere Spannung. Mhm. Und für die Musiker aber auch, es ist was anderes, für Menschen, für echte Menschen so im Saal zu spielen, als nur für die Kameras. Und das, na gut, 2021 war natürlich dann im Frühjahr dann auch viel virtuell, so Konzerte, die dann eben für die Kameras und die Mikros gespielt wurden und im Internet standen. Das war auch ganz schön, aber immer wieder diese kurzen Momente, wo ich dann mal ein Publikum vor mir hatte, die haben mir sehr viel Energie gegeben. Und und jetzt, diesen Herbst, findet eigentlich vieles viel auf viel normalere Weise statt, dass also schon auch wieder Publikum in den Sälen ist. Manchmal, es kommen noch nicht alle wieder zurück, manche trauen sich nicht, und es haben sich auch die Gewohnheiten geändert. Also es ist ja auch eine Art Tradition, wenn jemand Abonnent ist und irgendwie jede Woche oder alle paar Wochen in ein Konzert geht, das ist so eine Gewohnheit, und wenn die erstmal gebrochen ist, das dauert dann eine Weile, bis man die Leute wieder dazu ermutigt, da zurückzufinden dazu. Und sind Sie auch Konzertgänger? Schon, aber nur bin ich sehr selten, also ich habe sehr selten irgendwie Zeit, um in ein Konzert zu gehen, aber ich gehe schon sehr gerne. Und wenn, was sehen Sie sich an, was hören Sie sich an? Also ich muss gestehen, wenn ich jetzt in ein Konzert gehen will, einfach nur zu meiner eigenen Freude, also nicht Arbeit oder Recherche sondern dann ist es meistens nicht Geige, weil wenn ich einem Geiger zuhöre, höre ich irgendwie immer als Geiger zu, und dann ist das, ich gehe dann vielleicht lieber in ein anderes Orchesterkonzert oder ein Klavierabend vielleicht oder Liederabend oder sowas. Das da kann ich dann einfach nur die Musik genießen, ohne irgendwie den Gedanken immer zu haben, wie ich das jetzt spielen würde. Also das ist wenn das ich Geigern zuhöre, das kann ich nicht abstellen, Haben Sie ein Lieblingsstück, wo Sie sagen, das würde ich zu einer ganz besonderen Gelegenheit wollen? Sie sind noch nicht alt genug, dass Sie jetzt etwas im Leben immer wieder wiederkehrt in Ihrem Leben als Musikstück. Aber manchmal also hat von man den Stücken, einen die ich Künstler, selbst spiele, gibt es... Die Sie selbst spielen oder die jemand anders gespielt hat. Manchmal ist man einfach hingerissen von irgendetwas. Ich bin mit der Moldau groß geworden. Mein Vater hat das jeden Sonntag gespielt. Und das für mich zu Hause, das ist, verstehen Sie, das ist so ein Vielleicht Schubert-Lieder, die sind, gehören zur ersten Musik, die ich so hörte als kleines Kind, weil so als Hausmusik meine Eltern und Brüder gespielt. Und die, immer wenn ich die höre, dann kommen viele Emotionen zurück. Ja. Und aber natürlich im Geigenrepertoire gibt es natürlich auch Stücke, zu denen ich immer wieder und wieder zurückkehre. Aber da könnte ich jetzt nicht ein Lieblingsstück auswählen, sondern das Tolle ist als Geiger, es gibt wirklich sehr viel, sehr gutes Repertoire, und da können wir uns nicht beschweren wie Geiger. Also es gibt immer noch anderes zu entdecken und zu spielen, und der Stoff geht einem nicht aus. Und deswegen ist es auch da schwierig, sich ein Lieblingsstück rauszusuchen. Nein, ich wollte es auch nur, aber es gibt manchmal so Schlüsselerlebnisse. Vielleicht 20 Lieblingsstücke oder so. Ja. Na, das ist doch schön, 20 Stück zu haben. Ich habe gedacht, als ich ihren Lebenslauf las und dass sie zwei Brüder haben und dass die auch Musiker sind, beziehungsweise dass sie zu Hause schon Cello gespielt haben und Klavier. Und da habe ich gedacht, denen hat noch ein Geiger gefehlt. Kann das sein, wenn Sie überlegen, als Kind waren da Sie haben gerade gesagt, es gab Hauskonzerte. Waren Sie der Richtige für die Kammermusik zu Hause? Wir haben nie zusammengespielt, weil das war der Altersunterschied ist auch relativ groß. Aha. Und irgendwie, das wäre nicht gut gegangen. Das hätte nicht geklappt. Einfach. Ich habe mir das so idyllisch vorgestellt, nein, sehen also Sie. Es gibt Familien, wo das so ist, aber nein, es war eher jeder hat sozusagen für sich gespielt, aber so war es auch gedacht, dass es also in der Tradition der Hausmusik, dass jeder von uns ein Instrument lernt und dann eben etwas etwas Eigenes hat. Ja, und ich sollte extra nicht das gleiche Instrument sein, damit es jetzt nicht, damit es nicht Konkurrenz ist, sondern dass halt jeder seine Sache macht. Und wie haben Sie zur Geige gefunden? Also die habe ich mir nicht selbst ausgesucht. Ich war erst 5 Jahre alt und so, wusste gar nicht, was eine Geige ist. Aha. Das war halt dann das Instrument, was noch nicht vergeben war. Und Sie hätten auch eine Pauke nehmen können. War auch irgendwie, also mein Vater war Amateurcellist. Ich glaube, für ihn war das Cello immer eigentlich ein wichtigeres Instrument als die Geige. Aber ich habe jetzt halt mit Geige angefangen. Und dann später auch Klavier. Habe ich auch Klavier dann gespielt. Und das, also Geige klingt erstmal ganz, ganz furchtbar, wenn man damit anfängt. Tatsächlich? Für Sie als Kind war das so? War das schrecklich? Nein, ich habe es nicht als schrecklich empfunden, aber ich glaube, alle anderen, die zugehört haben, haben es schrecklich empfunden. Es kommt, es kommt halt erstmal ein sehr, sehr schlimmer Klang raus. Das nimmt man als Kind jetzt nicht so wahr, aber es ist nicht schön eigentlich. Aber dann, als ich dann entdeckte oder Geiger hörte, die einen sehr schönen Klang erzeugen konnten, wurde mir dann klar, wie schön dieses Instrument eigentlich klingen kann. Deswegen blieb es mein Lieblingsinstrument, obwohl ich viel Klavier spielte und das Klavierrepertoire auch sehr mochte. Und leben Sie noch mit dem Klavier jetzt? Haben Sie noch eins da? Ich habe keins jetzt momentan zu Hause. Nein, aber wenn ich irgendwo unterwegs bin, es steht immer mal wieder irgendwo ein Flügel rum und dann kann ich ein bisschen spielen. Aber Geige hatte halt den Klang, einen besonderen Klang, der sehr der menschlichen Stimme auch sehr, sehr ähnlich ist. Und dieser gesangliche Klang ist der Grund, warum ich dann doch immer wieder zur Geige greife. Ja. Und ich hatte auch als Geiger sehr, sehr gute Lehrer und als Klavier nicht. Das habe ich mir mehr oder weniger so einfach nur selbst halt geübt und so. Mhm. Ich würde jetzt sagen, ich spiele zwar Klavier, aber ich bin kein Pianist. Auf der Geige hatte ich viel besseren Unterricht. Das war also immer eigentlich, das Instrument stand immer im Mittelpunkt. Ja. Sind Sie mal an Sophie Mutter begegnet? Ja, einmal. Einmal? Ja, ich habe sie auch im Konzert natürlich ein paar Mal gesehen, aber ich habe sie einmal persönlich getroffen. Ja. Ja. Ist das ein Erlebnis, wenn man jemanden anders trifft, wo man sagt, wow, das ist doch jemand, der einem könnte Vorbild gewesen sein? Weiß ich. Ja, also es ist, ich würde sagen, über die Jahre halt dann Aufnahmen hatte und Aufnahmen angehört habe und sowas und diesem Musiker dann persönlich begegne oder so, dann ist das natürlich was Besonderes oder die dann, das ist ein, ja, schon. Und Perlman, sind Sie dem auch schon mal begegnet? Ja, den habe ich dann in New York kennengelernt. Das ist unumgänglich in New York, denke ich, der ist da. Ja. Also ich meine, er unterrichtet an der Juilliard School. Das heißt, irgendwann ist er dann. Wie alt waren Sie, als Sie ihm begegneten? Ist das dann doch ein Vater-Sohn? Also er ist ja schon älter jetzt, ja? Ich hatte nicht bei ihm Unterricht, also nur eine Stunde mal. Ich war vielleicht 20, 21 oder so. Gut, er ist natürlich schon eine Legende, so in der Generation von ihm und gibt ganz viele Aufnahmen und Videos und so weiter und das sind schon Dinge, die man natürlich als junger Geiger dann anschaut und so. Das, also ich glaube, dass wenn jemand wie er mir ein Kompliment machen würde, was auch passieren kann, Mir ist das mit einer visuellen Künstlerin passiert. Dann ist man, dann weiß man das sein Leben lang. Dann, das ist irgendwie in dem Punkt, wo man sagt, wow, jetzt musst du weitermachen. Das musst du dich mehr anstrengen und so. Aber sie gelten als Wunderkind. Also das habe ich auch gelesen. Wissen Sie das? Ja, waren das ist Sie also früher schon auf der Bühne? Wie ja, ich habe hab als Kind relativ viele Konzerte schon gegeben. Mhm. Wunderkind ist halt so ein... Terminus. Ja, das ist dieser Terminus, der so aus den... Das war halt so die Zeit, 80er, 90er, das war so diese Wunderkind, dieses Wunderkind-Zeitalter, wo die Leute so begeistert davon waren, wenn kleine Kinder gespielt haben. Das ist jetzt mittlerweile so ein bisschen vorbei. Es gibt zwar natürlich immer noch genauso viele sehr begabte Kinder, aber man stellt die jetzt nicht unbedingt vor ein großes Orchester und mit 9 Jahren oder so. Und das war damals so ein bisschen... es gab natürlich dann deswegen sehr viele Gelegenheiten für mich, Konzerte zu geben, und das war auch eigentlich toll, weil ich sehr interessante Erfahrungen sehr früh gesammelt habe und sehr viele Stücke, jetzt nicht Prokofjew, aber viele andere Violinkonzerte schon als Kind mal im Konzert spielen konnte mit Orchester, und das natürlich dann jetzt dann später als Erwachsener ich auf diese ganzen Erinnerungen und Erfahrungen auch zurückgreifen kann und das, obwohl meine Karriere jetzt überhaupt nichts damit zu tun hat, also es gibt eigentlich keine Kontinuität zwischen dem, was ich als Kind machte und dem, was ich als Erwachsener machte. Mhm. Und ich bin dann jetzt, es gibt 1-2 Orchester, zu denen ich dann als Erwachsener zurückkehrte, und da war dann noch einer, der sich noch erinnert hat oder so, aber als ich da als Kind war oder so, der war 25, dann schon wahrscheinlich grisegrau. Als 25 Jahre davor oder sowas, ja. Oder 30 Jahre vorher. Aber das war halt, ja, das war dieses Wunderkind-Zeitalter. Ja. Aber als ich ankam, es war schon, da haben viele Leute dann schon gesagt, ach Gott, nicht schon wieder ein Wunderkind. Das war so ein bisschen dann das Ende dieser Zeit. Ja. Und teilweise auch sehr unseriöse Veranstalter und Impresarios und so, die solche Konzerte dann aufzogen und so. Also es ist... Das haben sie hinter sich gelassen. Es war schon irgendwie auch noch eine andere Erfahrung, als es eigentlich normalerweise oder heutzutage zumindest, oder ich glaube normalerweise läuft bei einer seriösen Karriere. Das waren schon teilweise ziemlich komische. Aber die klassische Musikszene hat sowieso sehr, sehr komische Gestalten. Und Persönlichkeiten. Haben Sie da ein Beispiel, wo Sie sagen, also das war jetzt, da wäre ich gern gelaufen, oder das war mal was, eine Ausnahme? Dann lassen wir das hinter uns. Das ist auch nicht. Aber es gibt viele so Sachen, die ich, naja, aber. Ja, aber meine Eltern sind keine Musiker, das heißt, das ist jetzt in manchen Familien anders, wenn die Eltern Musiker sind und dann schon irgendwie beurteilen können, wie so eine Laufbahn am besten, wie man sowas am besten plant. Mhm. Aber Leute, die eigentlich Laien sind oder nur Musikliebhaber, die wissen das dann manchmal nicht und können das nicht so einschätzen. Mhm. Und also jetzt aus heutiger Sicht weiß ich jetzt vieles, dass ich vielleicht wenn ich jetzt Zeitreisen könnte, würde ich vieles sagen. Aber, ja. Naja, aber heute haben Sie eine seriöse Karriere, eine sehr virtuose Karriere, und wir freuen uns sehr, sehr auf Sie. Und ich hoffe, dass diejenigen, die in Hamburg sein werden oder sonst wo auf der Welt, Ihnen auch begegnen. Und dass Sie viel Eindruck auf viele Menschen machen mit wunderschöner Musik. Vielen herzlichen Dank. Danke, hat mich sehr gefreut. Ja. Ich darf mich nochmals ganz herzlich bei Augustin Hadlich für dieses reizende Gespräch und dieses vor allem sehr ehrliche Gespräch bedanken. Er hat uns sehr viel von sich erzählt, und wir hoffen, dass Sie seine ganz wunderbare Violinekunst auf der nächsten Bühne erleben werden. Schauen Sie einmal auf seiner Webseite augustinhadlich.com und schauen Sie auf welchen Kontinenten und auf welchen Bühnen der Welt er demnächst spielen wird, und seien Sie dabei.